Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kleiner Cast, dem Podcast von Kleiner 3. Heute sind mit dabei die Anne. Hallo. Und die Nicole. Hi. Und ich, die Luzi. Und kurz gesagt, es wird heute blutig. There will be blood. There will be blood. Wir haben schon so viele blöde Wortspiele vorbereitet. Definitiv. Ja. Wir hatten in der Vorbereitung jetzt schon sehr viel Spaß daran. Wie ihr vielleicht dann schon im Ankündigungstext gelesen habt, wir werden heute über das Thema Menstruation sprechen. Weil, wie kam es dazu? Wir haben das versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren, aber ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich geschwärmt habe von Things, also was einfach so eine bestimmte Unterwäsche ist, die du halt nutzen kannst, wenn du menstruierst, statt Tampons und Binden und was es da alles gibt oder auch zusätzlich. Genau, periodenschluckende Unterwäsche. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut übersetzen. Und ja, ich hatte das über eine Bekannte aus den USA empfohlen bekommen, beziehungsweise die war total begeistert und hat darüber geschrieben. Und dann dachte ich so, ja, wo gucke ich mir mal an? Und dann war ich auch total begeistert. Und ja, deswegen sind wir irgendwie, glaube ich, ins Reden gekommen und dachten so, dann sollten wir vielleicht noch mal ein paar mehr Leuten davon erzählen, beziehungsweise auch generell mal drüber reden, was einfach alles so mit diesem Thema zusammenhängt. Ja. Denn wir haben schon gemerkt bei der Recherche, das ist viel viel größer, als wir das jetzt hier wahrscheinlich abbilden können. Ja, ja, es wird nur ein kleiner Einstieg. Und ja, wie Nicole gerade schon meinte, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Nachblutung. Haha. sorry, jetzt habe ich nächsten Monat. Genau, nächsten Monat, weil ja, jetzt habe ich deinen Witz gestohlen, es tut mir leid. Nein, weil das Thema ist in den letzten Monaten, Jahren ja doch öfter auch mal gerade durch Social Media sozusagen aufgetaucht als etwas, was offensichtlich immer noch ein Tabu ist und Kontroverse auslöst, wenn irgendwie ein Bild mit einem Menstruationsfleck auf der Unterhose irgendwie von Instagram zensiert wird oder sowas. Genau, war erst letztes Jahr. Ja, also. Genau. Und man dann halt doch merkt, unter Frauen wird über dieses Thema gesprochen oder generell unter menstruierenden Menschen, was wir hier auch gleich schon mal vorab sagen wollen. Nicht alle Frauen menstruieren, nicht alle Menschen, die menstruieren, sind Frauen. Das einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ja. Und also Menschen, die sich mit Menstruation rumschlagen müssen. Mit einem Uterus, ja, der dann so funktioniert, dass da sowas bei rauskommt. Ja, ich weiß nicht, also es ist immer so ein zwischendurch so ein gefühltes, das Tabu und Stigma löst sich etwas. Und dann gleichzeitig wieder das Gefühl so, nee, irgendwie sind wir da auch noch nicht so wirklich viel weitergekommen. Also besagte Künstlerin, jetzt habe ich natürlich ihren Namen nicht parat, die die auf Instagram da die hat ja eine richtige Serie dazu gehabt zu dem Thema, wo sie dann eben in Alltagssituationen abgebildet war und dann da eben ja, einfach der Blutfleck auf der Hose war oder auf dem Bett oder eben unter der Dusche und einfach so dieses Enttabuisieren von Menstruation einfach so als Ziel auch da war und deren Bilder dann eben gelöscht wurden und aber netterweise dann ja, nachdem sich viele Menschen beschwert haben, Instagram auch die wieder zurückgepackt hat. Ah, okay. Also das war dann auch, glaube ich, relativ kurzfristig sozusagen. Also das ging dann für deren Verhältnisse, glaube ich, recht fix, aber wo wir eben sehen, okay, da ist schon so ein Doppelstandard, also was eben auch gerade solche Inhalte noch angeht. Das ist ja ähnlich mit dem weiblichen Nippel. Der Brust sozusagen ist ja vor allem ein ähnliches Problem. Wieder das mit der weiblichen Brust, die stillt und dann so, oh nein, aber die weibliche Brust irgendwie, die für Brustvergrößerung wirbt, ist dann irgendwie okay oder Unterwäsche oder weiß ich nicht. Genau. Das ist nämlich lustigerweise irgendwie Thema geworden rund um diese Unterwäsche, Things, die ist noch relativ neu und die wollten groß Werbung in der New Yorker U-Bahn schalten und da sollte auch auf der Werbung sollte das Wort Periode stehen. Ja. Yeah. For people with periods. Mhm. So ganz modern. Und ja, die Werbung ist, also das kann man glaube ich auch verlinken, die ist auch echt witzig gewesen. Ja, ja, sehr, sehr lustig. Und da gab es dann erst Bedenken und es hieß, sie würden die nicht schalten dürfen, weil keine, was war es, keine Ausscheidung und kein, ich weiß nicht, es gab verschiedene merkwürdige Gründungen. Und dann haben sie halt mal gesagt, ja, hier, es gibt hier Werbung für Brustvergrößerungen in der U-Bahn, die irgendwie, wo es ja auf eine eigentlich ziemlich üble Weise irgendwie Frauenkörper geschämt werden und andere Sachen eben für hol dir dein Bikini-Body und weiß ich nicht. Also da geht's ja wirklich jetzt bei der Sache mal um Empowerment. Auch. Ja, und da geht's darum, dass einfach Frauen irgendwie ein Produkt angeboten werden soll, ein neues für etwas, was sie jeden Monat betrifft. Ja. Und ja, also vielleicht weiß ich nicht, ob ich direkt mit dem Erfahrungsbericht sozusagen einsteigen soll, ja, aber da das jetzt ja. Also ich bin wirklich schwer angetan, habe mittlerweile auch, also ich habe mal angefangen, glaube ich, mit 3, die ich mir bestellt hatte. Also die Sache ist halt, sind jetzt natürlich nicht billig, sage ich jetzt mal so. Ja, klar. Wie wenn man sich jetzt so einen regulären Schlüpper kaufen würde. Aber die Sache ist ja... Die sind ja auch mit so einer Silbergeschichte. Genau, du hast irgendwie so 4 verschiedene Schichten. Ja. Also eben einmal, damit dann nichts durchkommt. Klar, dann irgendwie noch so, damit da keine Bakterien irgendwie sich entwickeln können. Daher wahrscheinlich die Silberschicht. Und dann eben, dass auch die Feuchtigkeit aufgenommen wird und dann eben noch eine andere Schicht, die ich gerade vergessen habe. Auf jeden Fall alles sehr high-end. Und das fand ich ja eben auch so spannend, weil als das rausgekommen ist, ist mir auch erstmal wieder klar geworden, so, du hast ja gesagt, die gibt es jetzt noch nicht so lange. Und das war ja auch unter anderem so mit diesem, unter dieser Prämisse, ja, das ist ein Thema, was so viele Menschen beschäftigt, aber Innovation ist in dem Bereich ganz lange nicht passiert. Also ja. Tampons sind... Stoppt ihr halt Watte rein, ne? Genau, Tampons sind irgendwie in den 30er Jahren so industriell in den USA erstmals hergestellt worden und dann gab es mal irgendwie in den 80ern, glaube ich, die Menstassen und dann war es das erstmal wieder. Also, und selbst die sind ja auch nicht wirklich Mainstream geworden. Ich glaube, Tampons sind da noch am ehesten dabei, aber dann eben auch wieder nur mit der berühmten Ersatzflüssigkeit in der Werbung. Du kannst doch nicht rotes. Dann wissen die Menschen ja, worum es geht. Ja, verdammt. Stattdessen lieber so, wisst ihr, das immer leicht blau, ne? So leicht bläulich war das immer. Naja, und dann hüpfen alle nur in weißen Klamotten durch die Gegend und freuen sich. Wie das so ist. Als ob Periode da keine alten Pferde machen andere Sport, ja, genau. Sind erfolgreich im Beruf. Ja. Ja. Also Hammer. Obwohl sie menstruieren, das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht ist die Menstruation ein Mittel der Leistungsgesellschaft. Nein, egal, das ist jetzt eine andere Debatte. Was ich auch so lustig finde, ist so zu tun, als wäre weiße Kleidung nicht trotzdem gefährdet. Also, ja. Mein Gott. Also, naja, egal, jedenfalls. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir, weil ich da sloppy bin und dann denke, oh, naja, ja, wieder was vollgeblutet. Mein Gott. Ja, aber das fand ich halt interessant, als sie rausgekommen sind, dass ich so dachte, ja, stimmt, da ist mir doch auch erstmal nochmal bewusst geworden, dass einfach in der Situation oder in der Hinsicht nicht viel Innovation passiert ist, obwohl man da ja schon mal weiterdenken könnte. Auch vor allem, was ja, und das war so für mich ein Grund oder ein wichtiger Grund, weil ja auch viel Müll dadurch entsteht, ne? Ja, ja. Ja, da ist die Menstasse ja auch irgendwie sehr gut. Genau, also keinen Müll zu machen. Und ja, die und ich habe mir jetzt eben ein paar von den Things besorgt und dann auch nochmal aufgestockt. Was haben sie denn gekostet? Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also die haben unterschiedliche Modelle. Und also je nachdem. Auch mit unterschiedlicher Saugfähigkeit, ne? Genau, also eben so für eher, also du hast immer so, das ist ganz, ganz niedlich gemacht, so quasi mit so kleinen Tampons angezeigt, wie viel Tampons die so aufnehmen. Also du hast halt mindestens, glaube ich, immer so 2 Tampons, dann für die stärkeren Tage hast du auch nochmal mehr und du hast auch mal welche für leichtere Tage. Und auch so für die mittleren. Also du kannst dir im Grunde so ein ganzes Set auch aufbauen für deinen jeweils, wie dein Zyklus halt abläuft. Hm. Und je nachdem hast du auch nochmal, kriegst du auch nochmal, also ist der Preis auch nochmal reduziert. Also das lohnt sich dann. Also wenn man mehrere kauft. Genau. Gut. Insofern lohnt sich das dann durchaus. Wobei ich eben auch erstmal mit wenigen angefangen habe, weil ich natürlich auch erstmal gucken wollte, so ist das jetzt was für mich? Natürlich auch am Anfang noch so dachte, naja gut, ich probiere das jetzt mal aus, aber trotzdem nicht jetzt direkt, wenn ich gleich die große Weltreise vor mir habe, sozusagen. Mhm. Und ja, aber kann es wirklich sehr empfehlen und finde das auch nochmal so, und zwar so ein angenehmer Schritt auch von Empowerment irgendwie, eben wirklich zu wissen, okay, ich muss da jetzt mich auch erstmal den Tag nicht drum kümmern, mhm, sondern das ist jetzt halt wie, wenn ich so Unterwäsche anhab. Mhm. Gut, ich denke ja immer, dass ich dieses Gefühl nicht so mag, wenn es so rausfließt oder wenn man es so mitbekommt, aber ich habe schon ewig keine Binden mehr benutzt, deswegen weiß ich das gar nicht mehr so genau, ob das wirklich so unangenehm ist, wie ich mir das in meiner Erinnerung vorstelle. Also es war, als ich Teenager war, da habe ich irgendwie Binden benutzt. Hm. Fand das aber auch irgendwie immer nicht so angenehm, wenn ich dieses Produkt irgendwie schwitzig finde und genau, und das ist halt bei denen angenehm, weil die halt wirklich sehr, trotzdem sehr dünn sind, dass du eben nicht dieses Windelgefühl, sage ich jetzt mal, hast. Ah ja, gut, das hätte mich jetzt interessiert. Nee, das also ist, und also wenn man sich auf der Seite das anguckt, die haben auch schöne Modelle, also. Ja, die sehen wirklich gut aus. Also kurz, weil es jetzt doch natürlich interessant ist, ja, also so eine, die so zwei Tampons aufnimmt, kostet $34. Hm. Ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, also ein bisschen 28 Euro oder so. Naja, das ist natürlich schon echt viel, aber dafür hält es natürlich ewig. Also genau, also die Idee ist ja eben, dafür kaufe ich dann auch erstmal ein paar Jahre keine Tampons. Ja, ja, aber klar, muss man natürlich dann erstmal natürlich sich auch leisten können. Es gibt noch eine andere Marke im Pantyprop, auch USA, glaube ich. Die sind noch mal günstiger. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe über die nichts gelesen, aber die haben auch noch mal, ja, die haben mehr Farben und so. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie, ich habe über die noch nichts wirklich gelesen. Aber das ist auch so eine Men's Unterwäsche quasi. Es gibt tatsächlich jetzt ein paar. Also hat man auch jetzt schon Konkurrenz schon, und dann. Schon noch konzentriert auf die USA, ne? So, ja, ich das mitgekriegt habe. Habe ich hier in Deutschland auch noch nicht wirklich gesehen. Nee. Bei Things ist halt das Schöne, jetzt klinge ich echt wie so eine Werbefachfrau, egal, ist, aber das fand ich halt auch nochmal gut, dass die eben auch ein Projekt, ich glaube, in Uganda unterstützen, wo dann eben Mädchen, also quasi mit jeder verkauften Unterhose kriegt ein Mädchen halt ein Set von so ein paar Pads, die eben auch reusable sind, also die du wiederverwenden kannst und womit halt einfach das gesichert ist, dass dieses Mädchen halt ja jetzt erstmal auch in die Schule gehen kann. Also weil da ja unter anderem das Problem besteht, dass wenn da Mädchen ihre Periode haben, sie dann eben erstmal zu Hause bleiben oder eben nicht die Mittel haben, um da einfach ja auf eine hygienische Art und Weise damit umzugehen. Ja. Und was bei Things auch noch interessant ist, ist jetzt nicht auf die beschränkt, aber ich meine, dass sie das sozusagen auf dem Schirm haben, dass sie eine Linie haben mit einer Men's Unterhose, die eben so ein Boxershort, Boxerbrief mehr, also so eine enge Boxershort, genau, eben ist für eben entweder Leute, die generell einfach mit sozusagen das bequemer finden. Die es bequemer finden, mit Leuten, die generell nichts mit femininer Gestaltung anfangen können, mit Transmännern, die menstruieren und auch, wo es dann halt ja auch wirklich das Thema ist, dass man sozusagen vielleicht in einer Umkleide oder so nicht so möchte, dass das irgendjemand mitkriegt, genau, dass man Men's Produkte benutzt und man dann einfach sozusagen einen Boxershot anhat und das vollkommen sieht halt ganz normal aus. Ja. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Das hatten die am Anfang nicht, aber haben sie dann auch, nachdem sie eben Feedback bekommen haben, relativ schnell eingeführt. Also das fand ich auch sehr, sehr positiv. Ja, ja. Ja, ich bin ja immer noch ganz langweilig, altmodisch und Müllverbrauch, müllerzeugend Team Tampon, weil ich, ich weiß auch nicht, ich habe über Menstassen gelesen und hatte immer Angst, dass ich das nicht richtig hinkriege. Mhm. Und dann dachte ich immer, wo lehrt man das jetzt aus? Und I don't know. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bisschen ignorant gewesen. Ich weiß es nicht. Und dann bin ich einfach bequem und ich habe die auch meistens nicht sehr lang und nicht sehr stark. Deswegen war das dann immer so. Ich weiß noch, ich war total 5 Tampons und ja. Dann war es das. Ich weiß noch, dass ich total geflasht war, als ich gemerkt habe, dass es sowas wie Menstassen überhaupt gibt. Und das hat auch lange gedauert, weil, also das eben auch ja, wieder klassisch so, das kriegst du halt einfach nicht so mit. Also wie gesagt, so Mainstream ist das jetzt auch noch nicht. Ich habe bei Menstassen mitgekriegt, als ich angefangen habe, mich mit Feminismus im Internet zu beschäftigen. Ja. Und dann, in welchem Jahr war das? Vor 2, 3 Jahren. Ah, okay. Ja, oder ja, so vor 2 Jahren oder so, dann hatte ich das Gefühl, habe ich von. Aber du hast dich doch schon vorher mit Feminismus im Internet beschäftigt, oder was meinst du? Ja, naja, ja gut, mit Feminismus im Internet beschäftige ich mich, aber auch erst so seit 5 Jahren oder so. Naja, aber das ist doch schon was. Ja, vielleicht, ich kann es jetzt wirklich nicht auf den Tag genau irgendwie, aber irgendwie so in den letzten Jahren habe ich dann über Menstassen erfahren. So. Ja, ja. Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, das Thema taucht schon öfter auf. Aber das liegt vielleicht auch daran, mit welche Quellen ich so konsultiere. Also ob das jetzt irgendwie Erica Mowens Oh Joy Sex Toy ist, die mal einen Comic über Menstassen gemacht hat und die nämlich auch genau das Problem hatte, dass sie nicht so wusste und dann war irgendwie zufällig ihre Nachbarin Menstassen-Expertin und wir haben auch eine Menstassen-Expertin hier, die noch zu wenig zu Wort gekommen ist. Das stimmt. Deswegen vielleicht übergeben wir jetzt an Nicole zum Thema Menstasse. Genau, und ich hab gefragt nach dem Jahr, weil das bei mir ziemlich genau so war, dass ich, als ich angefangen habe, mich im Internet mit Feminismus zu beschäftigen, dann auch auf Menstassen gekommen bin. Und also okay, ich glaube, ich habe 2005 angefangen, mich mit Feminismus im Internet zu beschäftigen, aber okay, you win. Feministing sei Dank. Genau, ich glaube so 2008 oder so, da habe ich dann das erste Mal gesehen, Menstassen, und ich fand die Idee so gut und war total begeistert davon. Hat mich einfach alles daran angesprochen. Aber es gab es halt auch nicht in Deutschland. Und ich habe tatsächlich von der britischen Seite meine erste Menstasse bestellt und war super euphorisch. Und dann habe ich sie ausprobiert und dann habe ich sie, man faltet die so zusammen. Also es ist so ein durchsichtiges Silikonbecherchen, gibt es in unterschiedlichen Größen. Da gab es die Größe vor der Geburt und nach der Geburt. Ich habe natürlich die kleinere genommen. Ich habe zusammengefaltet und dann schiebt man die zusammengefaltet in die Vagina ein. Und das ging auch gut mit dem Einführen. Und dann habe ich da reingeblutet. Und dann wollte ich sie rausziehen. Und das hat nicht geklappt. Na, das wäre so mein Horror. Und das war, ich benutze im Moment auch immer noch Menstassen und ich bin sehr begeistert davon. Aber ich muss sagen, leicht war das nicht. Eigentlich war das eine ziemliche Katastrophe am Anfang. Und die hatte einen Stiel und man kann den Stiel dann abschneiden, damit er irgendwie passt. Und der Stiel ist, das ist wichtig, der ist nicht dazu da, sie rauszuziehen, der ist dazu da, sie zu finden. Das Problem ist halt, wenn du die reinschiebst, bildet sich ein Vakuum um den Muttermund herum. Mhm. Und wenn du ziehst, dann zieht es halt einfach nur den Muttermund nach unten und das ist sehr schmerzhaft. Was man machen muss, der Trick ist, den Finger so weit reinzuschieben, dass man an den oberen Becherrand kommt und das Vakuum lösen kann und dann kann man sie wieder rausziehen. So. Ja. Genau, und ich hab's halt nicht geschafft. Wie beim Nutella-Glas, sorry. Gezogen. Genau, ist nur Knopf. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich mir eine Badewanne und dann versuche ich mich dann zu entspannen und das irgendwie ganz vorsichtig rauszuziehen. Und das wurde dann tatsächlich ein richtiges Blutbad. Ich habe immer wieder mal ein bisschen das geöffnet. Und dann blieb stecken und das war, also ich habe geweint. Es war sehr schrecklich. Und dann habe ich gedacht, nächste Menstruation wieder. Das ist jetzt nicht die beste Werbung für Menstassen. Nee. Noch nicht. Und ich habe das halt immer wieder probiert und es hat halt nicht geklappt. Ich habe gut reingekriegt, nicht mehr rausgekriegt. Ich habe sogar eine E-Mail geschrieben an den Customer Service und die haben halt gesagt, na, es ist Übungssache und ich so, na toll. Und jetzt kann ich sagen, es ist tatsächlich Übungssache. Aber was mir sehr geholfen hat, war bei einer anderen Gelegenheit, das war, glaube ich, irgend so ein feministischer, nein, nicht Tagung, aber in so einem besetzten Haus. Und da hat halt jemand zu so einer größeren einen Tag dauernden Veranstaltung, gab es eine Session zu Menstassen. Und hat jemand welche mitgebracht, die man zum, selbstentscheidenden Preis auch kaufen konnte. Und dann habe ich eine genommen und dann habe ich die allerkleinste genommen. Mhm. Genau, und das habe ich dann nochmal probiert, hat noch nicht so gut geklappt. Und dann nach der Geburt meines Kindes habe ich, ich war einen Monat nach der Geburt des Kindes in Berlin und habe natürlich da menstruiert und habe sie mitgenommen und gedacht, ich probiere es jetzt nochmal aus. Und weiß noch, wie ich da auf dem Klo, wo ich zu Besuch war, in der WG saß und zog und probierte und es war so schwer. Und dann hat's geklappt. Ah. Und dann habe ich sie rausgekriegt. Und seitdem läuft's. Literally. War das dann jetzt einfach ein Größenproblem oder mehr so ein Übungsproblem? Das beides. Okay. Also wenn ich die jetzt auch vergleiche, die ich vorher hatte, die ist gigantisch im Vergleich dazu. Also das ist, jede Vagina ist unterschiedlich. Aber es hat geklappt und das seitdem ist das so angenehm und ich mache das dann im Prinzip so, das Waschbecken bei uns ist neben dem Klo und ich schiebe den Finger rein, ich komme an die Öffnung ran und ich mittlerweile, am Anfang ist es eine ziemliche Sauerei beim Rausholen, weil man die nicht so in einem Schwung rausholt. Aber mittlerweile geht es halt auch so, dass ich sie gerade halten kann und dann im Prinzip so den Becher voll Blut in der Hand hab, ohne dass es umkippt. Und es ist total, wenn nicht umkippt, sondern sozusagen irgendwie mir über die Hand läuft oder so. Aber es ist auch total interessant zu sehen, wie sieht das eigentlich aus? Denn vor allem ist es Schleim. Ist gar nicht so sehr flüssiges Blut. Das ist sowieso was ja irgendwie so einer der, ich habe mir auch extra noch aufgeschrieben, Mythen. Mhm. Und einer dieser Mythen ist, dass man da irgendwie so, dass da irgendwie dann so richtig schön das Blut fließt, als hätte man sich irgendwie in den Finger geschnitten. Und das ist es ja nicht, ja, weil da wird ja Schleimhaut abgestoßen und das ist ja einfach so ein Goo, mehr so ein Schleim. Genau, aber das Bild, das alle vor Augen haben, ist wie bei The Shining. Ach ja, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ja genau, alle denken, genau, The Shining oder Carrie, I don't know. ja. Falls ihr es bis jetzt noch nicht bemerkt habt, das wird ein TMI-Podcast. Oh, und, ja. Und das war eigentlich... Obviously. Und, Spoiler Alert. Und wir hoffen, das wird euch, falls ihr nicht so viel Erfahrung mit Menstruieren habt, dass ihr trotzdem dabei bleibt, weil ihr könnt was lernen. Das sowieso, ja. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Also ich habe mich nicht an Menstassen getraut, eben genau, weil ich kenne aber einige Leute, die es relativ problemlos benutzen. Also am Anfang gibt's 2-3 Mal hat man irgendwie dieses Problem. Also ich habe einfach gehört von vielen, die sagen, ja, das lernt man. Und klar, man sollte wahrscheinlich gucken. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Größen. Mittlerweile kriegt man sie ja auch relativ gut. Ja, also ich glaube, die Situation hat sich geändert, oder? Ja, ich meine, ich hätte die sogar mal jetzt irgendwie in der Drogerie, so in größeren Drogeriemärkten schon gesehen. Ja. Echt? Nice. Ja, aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe das Gefühl, ist vielleicht auch, Berlin ist nicht immer repräsentativ, was sowas angeht. Aber es gibt zumindest auch, glaube ich, jetzt mittlerweile mehr Firmen, die das auch für den deutschen Markt ganz leicht. Ja, und also im Internet kriegt man sie. Ja. Und vor allem kriegt man auch sehr viel Rat und Tat, Information, wie sie zu handeln ist. Und da muss ich noch vorhin dran denken, selbstgenähte, also weil du meintest, wiederverwertbare Binden, die dann irgendwie, da gibt es ja auch etliches im Internet Anleitungen zum Binden selber nähen. Aha. Da weiß ich natürlich, was ich noch ausprobieren wollte. Da weiß ich dann natürlich auch nicht, wie man die machen muss, damit sie saugfähig genug sind, ob man da nicht doch dieses etwas dicke Gefühl in der Hose hat oder machst du einen auf dicke Hose. das muss ja nicht jede so stören, aber. Ja. Also mich stört es, oder mich hat es als Jugendliche auch so gut wie gar nicht gestört. Ich fand es sogar einerseits. Hast also du da in der auch Binden benutzt, oder? Da habe ich, also ich habe es mal so und mal so gemacht und dann habe ich besonders gerne die richtig dicken Binden genommen und ich muss auch sagen, das wird jetzt auch wirklich wieder so too much information mäßig, aber ich mochte das warme Gefühl, wenn sozusagen so ein Schwall Blut auf die Binde floss. Oh, also fürchterlich, ich hasse das Gefühl, ich hasse. Und was ich total gut fand, war daran, dass die Binden so dick war. Das eine natürlich, es läuft nicht so viel über. Mhm. Das andere war, es hat sich angefühlt wie ein Kissen in meiner Unterhose. Und das war das, was ich gebraucht habe während der Menstruation. Man möchte ein Kissen auch für meine arme Vulva. Ja, man möchte auch manchmal einfach auf dem Kissen sitzen und... denken. Ja. Ich brauche mal was Weiches in der Hose. Die wow, okay. Also ich glaube, Bindenwerbung hat es lange falsch gemacht. Ja, ja, die hat wie ein Kissen in der Hose. Nein, das Problem ist, wenn wir jetzt schon bei TMI sind, ich hatte ja letzten Herbst eine Operation. Das ist übrigens auch was etliche Frauen betrifft, dass man eben bei den regelmäßigen Gynuntersuchungen da Zellveränderungen festgestellt werden und dann hat man ewig den blöden Befund PAP 3D. Könnt ihr nachschlagen und dann kriegt man irgendwann, muss man irgendwann da so eine kleine Operation haben. Das nennt sich Konisation. Es ist nicht sehr spaßig. Und da hatte ich dann leider... Nachblutung und da hatte ich das jetzt nochmal so krass mit diesem Gefühl, dass das immer so rausläuft und das war, ich meine, das war viel krasser als Periode, das war ja auch, das sollte jetzt, dann lief halt was schief und ja, ich musste dann nochmal operiert werden und aber das fand ich so unangenehm und ich weiß aber, dass ich das als Teenager, als ich Binden benutzt habe, auch nicht angenehm fand, deswegen ja, bin ich dann irgendwie auf Tampons umgestiegen und hab es nie wieder geändert irgendwie. Mhm. Ja. Das ist dann schon so ein bisschen dieses aus dem Augen, aus dem Sinn. Also dabei, naja, so wirklich ist es das ja nicht, weil man, also zumindest am ersten Tag merke ich es auf jeden Fall immer ziemlich doll. Ja, ja gut, da kommen ja noch andere Faktoren hinzu. Ja. Was mich noch interessiert, Nicole, bei der Menstaste, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, wie lang kannst du die denn drin lassen? Oder was ist da sozusagen das Limit? Also ich glaube, bei den Herstellerinnen und Herstellern gibt es irgendwie Hinweise, wie lange man das machen soll. Ich muss aber dazu sagen, ich bin faul oder ich vergesse sie. Ja. Und ich habe sie auch schon teilweise so lange drin gehabt, dass sie auch überläuft. Das geht auch. Ah. Genau, also sozusagen im Normalfall würde ich sie zweimal am Tag wechseln, einmal morgens, einmal abends. So bei einer Standardmenstruation. Ich muss aber sagen, in den Situationen, in denen ich sie nicht rausgekriegt habe, und das, genau, das war in Berlin auch erst so, jetzt komme ich durcheinander, aber in der Situation, in der ich sie nicht rausgekriegt habe, habe ich sie halt einfach drin gelassen. Und ich hatte die eine, die ich halt, nachdem ich es halt länger nicht gemacht oder probiert habe und bis es dann geklappt hat, die hatte ich über 4 Tage drin. Und da ist jetzt nichts passiert, so. Und dann habe ich sie rausgekriegt und dann so. Danach habe ich sie wieder rein und rausgekriegt und danach war alles gut. Aber sozusagen ist, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche gesundheitlichen Risiken gibt, wo irgendwie davon abzuraten wäre, aber geht auch. Okay. Ja, gesundheitliche Risiken gibt es ja tendenziell eher wegen Tampons, also wegen der Watte. Genau, das Silikon ist eigentlich gesundheitlich unbedenklich, aber ja, das mit Tampons ist ein Riesenproblem. Ja, ich habe da als Teenager auch irgendwie total viel Schiss davor gehabt und dann benutzt man es irgendwann und es passiert nichts und man denkt irgendwann nicht mehr drüber nach und denkt so, ach, das passiert ja. Na, wie ist das? Ganz selten. Nicht länger als 8 Stunden, weil sich sonst da so bakteriell zu viel ansammelt. Was? Genau, und das genau, und dann gibt es das, wie heißt das, toxische Schocksyndrom. Wobei ich da auch oft das Gefühl hatte, dass, also, naja, das ist schon was schon sehr Seltenes. Also. Ja. Aber sozusagen, wenn's passiert, ist es halt auch echt schnell ein richtig, richtig hohes Gesundheitsrisiko, das Folgen haben kann, wie dass Körperteile amputiert werden müssen oder bis zum Tod. Also, das ist das ist krass. Nicht zu unterschätzen. Also ich habe neulich auf Twitter kam ein Link von einer, also ein Artikel über eine Frau, die aus Versehen 2 Tampons drin hatte und dann halt vergessen hatte, irgendwie, dass sie schon eins drin hatte und dann eben über das vergessene Tampon dieses toxische Schocksyndrom und dann ins Krankenhaus musste und es echt Glück war, dass es noch rechtzeitig war, weil das halt echt schnell nicht so gut ausgeht. Ja, ja, ich will ja auch gar nicht diese Gefahr runterspielen, aber ich habe dann oft das Gefühl, dass das halt so, also dass das so Horror-Stories sind, die generell Angst vor dem ganzen Themenkomplex machen. Also ich habe das als junges Mädchen so empfunden, dass das alles mir irgendwie dann so viel Angst angejagt hat. Und weil man das irgendwie auf der Rückseite von der Tamponpackung gelesen hat und sonst hat einem das irgendwie niemand erklären können und nur so abgewunken, so, ja, das müssen die da drauf schreiben oder so ein. Ich weiß nicht. Und das ist halt auch wieder so was, wo es einfach nicht, ja, wo man nicht so wirklich drüber aufgeklärt wird. Und auch nicht, was es irgendwie jetzt groß für Alternativen gibt. Ich weiß nicht, also meine Mutter hat natürlich hat mit mir über sowas geredet. Meine Mutter hat halt immer Binden benutzt und das war's. Und dann war halt so, ja, es gibt auch Tampons, so, das ist halt das, was es gibt. Und ja, und das war's dann so ziemlich. Und irgendwann hat man es dann halt, bin ich dann halt umgestiegen und dann, ja. Ja, wollt ihr mal erzählen, wie ihr über Menstruation aufgeklärt wurdet? Und sozusagen diese, ja, den einen, die, wie heißt denn das, in die Menstruation eingeführt wurde? Wurde die nicht eher in uns eingeführt? Nein. Wenn wir schon bei Tampons sind. Ja, genau. Die Sache ist, ich weiß das nicht mehr wirklich. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß aber tatsächlich noch sehr gut, wie zu der Zeit, als eben das schon potenziell so sein konnte, dass ich die kriege und ich das aber noch gar nicht so gerafft habe und ich dann einfach mal so keinen Bock hatte auf Werkunterricht am Montag früh. Und dann hast du. Dann habe ich zufällig immer Montag früh so Bauchschmerzen bekommen. Und meine Mutter war total süß und hat einfach ja nur versucht, mich da quasi dann zu Hause zu behalten, damit ich da in Ruhe damit erstmal irgendwie klarkommen kann. Und dann, ja, irgendwann ist dann irgendwie aufgefallen, dass ich das jede Woche sehr oft hatte. Und dann ist mir auch erstmal aufgefallen, dass ich da eigentlich was ganz anderes ausgenutzt habe, wo sie eigentlich nur sich ja um mich gesorgt hat oder so halt gucken wollte, dass es mir dann einfach gut geht, wenn es soweit ist. Lustigerweise, als es dann soweit war, war meine Mutter gar nicht da. Aber das war dann auch okay, da war ich dann tatsächlich schon so vorbereitet soweit und war auch, also das war ganz interessant, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war das dann auch im Freundeskreis unter den Freundinnen so ein Ding, so wer dann halt zuerst und das war dann wie so ein kleines Wettrennen auch. Ja, das ist komisch, ne? Dass das dann so einen wer hat's zuerst? Und gut, es ist natürlich einfach, in dem Zeitraum entwickelt man sich ja generell irgendwie viel und man ist irgendwie, man will nicht stehen bleiben oder man will irgendwie Neues erleben, ist nicht das richtige Wort, aber man möchte halt irgendwie, man ist ja so ein bisschen neugierig auf diese Entwicklung und die aber natürlich auch sehr beängstigend sein kann. Und ich weiß, dass ich hatte sie super spät, also I don't know, vielleicht 17 oder also ich, ja, vielleicht schon mal so ein bisschen mit 16 und dann wieder für ein paar Monate nichts und das war so ganz langsam, wie das anfing und ja, aber bis ich die regelmäßig hatte, war ich bestimmt 17 oder so. Das ist ja auch das Spannende, das ist ja am Ende auch wieder super individuell. Und da habe ich mich schon irgendwie, das Bild, das man dann so von sich hatte, war, dass man irgendwie so ein Spätzünder ist und irgendwie nicht mitreden kann und ja, und irgendwie nicht richtig erwachsen wird oder nicht richtig, irgendwie nicht vollständig. Also ich war da schon unheimlich wild drauf. Und dann, als ich es bekam, was echt schlimm. Also, mit Schmerzen oder? Ja, ja. Also wirklich Schmerzen und so Kreislaufprobleme, dass ich fast ohnmächtig geworden bin und so. Und so Krämpfe und ja, das war nicht schön. Aber wenigstens hatte ich es dann, ne? Ich weiß nicht. Es ist echt eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Ja, ich war auch total neugierig darauf. Also ich weiß noch, dass, also so zu sagen, dieser Aufklärungsmoment, bevor dieser Aufklärungsmoment kam, ich erinnere mich, habe ich mal eine OB-Werbung gesehen als, keine Ahnung, frühe Grundschülerin vielleicht. Und dann habe ich meine Transmama gefragt, was ist das? Und es war nämlich so also früher die Frau, die flache Hand aufgemacht hat. Ja, ja. Und dann ein OB reingelegt hat und dann mit der Hand das OB so umschlossen hat. Ja, weil der OB nimmt die Periode im Inneren des Körpers auf, da wo sie passiert. No. Ja, der bleibt nicht außen vor wie eine Binde. Das war die OB-Version von schmilzt im Mund nicht in der Hand. Keine Ahnung. Ja, das ist im Prinzip wie ein kleiner Schokobon für den Uterus. Okay, wir driften etwas ab, ja? Ja, ja. Aber diese Werbung ist wirklich sehr ikonisch. Ich glaube, die hat ja damals für sehr viel Spott und was gesorgt und die hat man einfach sozusagen total im Kopf. Von daher, ja. Ja, zurück zu Nicole. Ja, genau. Und ich habe halt nicht verstanden, was da passiert. Und es war ja auch diese blaue Selbstflüssigkeitenzeit. Und es war also alles, hä? Und dann habe ich meine Transmama gefragt, was ist das? Und dann hat sie gesagt, frag Mama, also meine Cis-Mama. Und dann habe ich jahrelang geglaubt, es handelt sich dabei um eine Handheizung. Oh mein Gott. Aber nur, weil deine Cis-Mama dir das gesagt hat? Nein. Die hat mir gar nichts gesagt. Ich habe dann nicht nochmal nachgefragt und so. Und das war sozusagen für mich geklärt, das ist wahrscheinlich das. Geil. Genau, und dann habe ich, dann ich glaube, als ich 9 war, hat eben meine Cis-Mama sich mal mit mir hingesetzt und hat einen Uterus aufgemalt und ich so, das sieht ja aus wie ein Gesicht und mit Armen. Und sie, es ist jetzt Cuterus. Ernst, hör mal zu. genau, Cuterus. Und hat halt erzählt, was da funktioniert. Und ich fand das so faszinierend. Und ich habe von da an, jeden Tag bin ich zur Toilette gelaufen, habe geguckt, ob endlich Blut da ist. Und genau, bis ich es irgendwann vergessen habe und dann mit 13 irgendwann aufgestanden bin morgens und mein Bruder sagte, ey, du hast da Kacke an der Unterhose. So, hä? Und dann war es halt Blut. Endlich, yes. Und so. Und dann fand ich das halt, als ich in dem... Also in meiner Teenie-Zeit fand ich das total gut und cool und habe alle, die es nicht wissen wollten, darüber aufgeklärt, wie es funktioniert, also auch jüngere Kinder. Ach, Nicole, das kann ich mir so gut vorstellen. und mir fällt noch ein, dass sozusagen in diesem Zwischenraum zwischen ich bin aufgeklärt darüber und sie kommt nicht, ich schon neugierig war darauf. Und meine Cis-Mama, die hatte für ihre Tampons so Applikatoren. Mhm. Und dass ich mir dann mal einen Tampon genommen habe und es einfach mal ausprobiert habe, einen Tampon einzuführen, weil ich so neugierig war. Mhm. Und den habe ich dann auch nicht rausgekriegt. Und, damn. Und der musste dann in sozusagen, das war ja fast eine Familien Krisensituation, musste der dann raus. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Sitcom. Ja, so ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war tatsächlich bei uns so, naja, es gab dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte sicher mal so Aufklärungsbücher, ich meine, da gab es ja auch gute Sachen, so für Kinder und Jugendliche, weiß nicht, Peter, Ida und Minimum oder ich weiß es nicht, ob da jetzt Menstruation drin vorkam, aber ich weiß auch, dass wir es dann im Bio-Unterricht hatten, bei einem fürchterlichen Lehrer, also wirklich, das war so verkrampft, ja, dass er uns dann irgendwie über die Menstruation erzählt, es war so absurd, ja, das war wirklich... Das klang halt so, als würde er uns irgendwie über Staubgefäße von Blumen erzählen. Das hatte nichts mit irgendwie weiblichen Körpern zu tun oder also wo du wirklich so, meint er jetzt mich? Könnte ich da jetzt irgendwie involviert sein? Ja, das war generelle Peinlichkeit und irgendwie, aber gut, man wüsste zumindestens, was so rein technisch da so Sache ist, ja, ja. Das wusste man dann. Und was man da so zu erwarten hat. Und dann wusste man es ja irgendwie von der Mama im Idealfall. zumindest, dass es stattfindet. Ja. Also ich hatte da das Glück, dass mit uns mit solchen Themen so relativ relaxed umgegangen wurde bei uns in der Familie. Also insofern war das, ja. Bei uns auch. Ich weiß zwar nicht mehr, wie das Buch hieß, aber das war auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich es gut fand. Und dann war so eben das nächste Level so irgendwie in der Schule und dann aber auch so Bravo noch dazu. Stimmt. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Vielleicht jetzt, nee, aber jetzt vielleicht nicht gerade so im Bereich Menstruation. Ich weiß nicht, also ich habe durchaus durch Bravo und Konsorten was gelernt, aber ob das so Thema war? Doch, ja? Schon. Okay. Also, gut, es gab ja immer die Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Genau. Seite. Und ich glaube, da wurden dann auch gerne mal so Sachen wie, kann ich schon vor der Periode schwanger werden oder, ja, so, auch sowas kann natürlich. Ich mit der Periode Sex haben oder wie ist das? Kann ich da ins Schwimmbad gehen oder ja, so? Ja, solche Briefe kamen da dann auch, glaube ich. Ich glaube ja immer noch, als all diese Briefe gestellt waren, aber, obwohl, wer weiß. Nee. Ja, aber es war nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Aber insofern ist das ja auch wieder zusammenhängend mit dem Thema Mythen, was du vorhin schon angesprochen ja. hast. Also ich glaube, also weil sowas wird dann natürlich nicht gesagt. Ich meine, niemand möchte da hinschreiben, übrigens, es ist überhaupt kein Blut, sondern es ist ein blutiger Schleimbrei. Blob. Blob mit, ja. Zeug. Genau. So in Sachen Blob kann ich auch das Detail ergänzen, dass nach jetzt Geburten, das ist auch etwas, was viele Menschen nach nicht wissen. Geburten oder Nachgeburten? Ja. Nach Leerzeichen Geburten, aha. Kommt der sogenannte Wochenfluss. Ich habe mir darunter vorgestellt, keine Ahnung, das ist ein bisschen, na, so wie während des Zyklus irgendwann so, naja, ein bisschen schleimiger Ausfluss, so normal. Aber das ist wie eine Menstruation, nur stärker und ein bisschen länger, also so ein paar Wochen lang. Oh, echt? Wow. Und ich war. Als hätte man noch nicht genug mitgemacht zu der Zeit. Genau, als hätte man noch nicht genug mitgemacht. Man darf dann in der Zeit auch nicht baden und so, bis der abgeklungen ist. Also so sechs Wochen ungefähr ist das, glaube ich. Und ich war irgendwann nach der ersten Geburt, habe ich so das Gefühl gehabt, da kommt gerade was aus mir raus und das ist irgendwie größer und oh mein Gott, ist da vielleicht ein Teil von der Plazenta hängen geblieben? Ich weiß es nicht und dann bin ich aufs Klo gegangen und dann kam da ein richtiger, naja, so Hand, also so nicht so groß wie meine Handfläche, aber schon so ein richtig großer Blob raus. Ah, das so war, ein medizinisch, Klump. Medizinisch ist das, das war ein Koagel. Genau, ein das Koagel. War Koagel. Warum weißt du sowas? Was? Weil von Mandel bis Uterus OP sich überall immer Koagel bilden. Mhm. Okay. Naja, das ist halt, wenn man eine Blutung hat, die nicht sozusagen, also keine Sturzblutung, keine arterielle, sondern halt irgendwie, es blutet immer so ein bisschen weiter und dann bildet sich da so einen, dann gerinnt es halt genau in so einem Ball oder Plop, in so einem, ja, und das ist medizinisch, das ist ein Koagel. Das klingt wie so eine Spezies bei Star Trek. Ja. Oder ich finde, es klingt wie irgendein bayerisches Gebäck. Ja, beides. Oh Gott. Und sozusagen ich mal Quagel essen. Okay, das, ich werde das nicht weiter ausführen, jetzt besser. Aber es ist, ja. Ich habe mich ja für sehr aufgeklärt und so weiter informiert gehalten, aber das hat mich echt umgehauen. Da warst du nicht vorbereitet. Ja, das war das, was ich im Prinzip beschrieb, was leider nach dieser OP passiert ist. Mhm. Ja. Sehr viel. Aber apropos Vorbereitet. Heute lassen wir echt die Hosen runter. Verdummt's. Apropos vorbereitet, wofür ich ja sehr dankbar bin, dass es das mittlerweile gibt und da würde mich mal auch mal eure Erfahrungen oder was ihr da so nutzt interessieren, aber es sind ja auch tatsächlich die Apps, die es mittlerweile gibt. Also es gibt ja sehr, sehr viele. Leider auch viele in diesem Pink-Blümchen-ID-Di-Di-Bereich. Ja, ja. Das ist auch noch so ein Thema, was, da gab es mal einen sehr schönen Tweet und jetzt weiß ich nicht mehr, war der von Anke Gröner oder von, ich weiß es nicht, vielleicht muss ich ihn nochmal raussuchen. Ich bin sonst eine geschätzte Twitterin, die irgendwie was schrieb mit es gab wieder nur mit es gab, ich war in der Drogerie und es gab wieder nur was mit Vögelchen und Sternchen und kann man hier nicht mal in Ruhe menstruieren. So, ja. Ich will doch nur. Ja. Und das ist ja auch so ein Symptom von diesem, das ist quasi die Fortsetzung. Also es ist nicht mehr so schlimm wie blaue Flüssigkeit, die in der Hand aufgenommen wird, aber es geht auch in so eine Richtung, das Ganze, den Ganzen so einen merkwürdigen Zuckerguss zu verleihen irgendwie. Ja. Das, als ob einerseits, wenn es ja nur wäre, dass man Frau, dass man den Menstruierenden das Gefühl geben will, sie sollen jetzt hier mal schön in Watte gepackt werden während dieser Zeit. So, aber ich weiß auch nicht, man hat doch das Gefühl, es wird immer versucht, das zu verharmlosen und so ein bisschen zu verniedlichen und oder es Erdbeerwoche zu nennen, wenn es eigentlich eine Shark Week wäre. Erdbeerwoche, das habe ich noch nie gehört. Nein. Das ist ja fürchterlich. Ja, das fand ich auch immer den beklopptesten Namen dafür einfach. Also wirklich so, why? Ja. Ich meine, gut, es gibt verschiedene Varianten, aber das war auch immer so mein Liebste. Mittlerweile mache ich aber auch meine Tage nicht mehr. Ich habe meine Tage. Ja. Ja, das kann man schon sagen, aber es klingt auch so wie Ich sag's auch meistens, aber sozusagen, dass ich mag's mittlerweile, also sozusagen mit Abstand betrachtet, auch nicht mehr so gerne. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, und das hat auch mit Feminismus zu tun, dass ich auch tatsächlich, also dass da auch viel verinnerlicht war von diesem so, alles was mit Menstruation zu tun hat, ist so pui bäh und musst immer ganz geheim halten und bloß nichts anmerken lassen. Ja, bisschen sehr, sehr schambehaftet. Genau, also das ist ja heute eben immer noch so. Ja. Deswegen, das können wir auch nochmal raussuchen. Es gab doch auch letztes Jahr, glaube ich, diese Aktion, wo eine, war die nicht auch noch Schülerin, irgendwie so Sprüche auf Slip-Einlagen geschrieben hat und dann, weil die ja so schön kleben, die Slip-Einlagen. Genau, und hat die so in die Stadt geklebt. Genau, also so das fand ich auch ganz geil, so als Street-Art-Projekt, genau, um auch wieder dieses Stigma überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Das ist auch so, dass ja oft, wenn irgendwie in so Komödien, ich weiß es nicht, irgendwie, dass ganz oft wenn so, dass dann so Männer so dargestellt werden und das ist vielleicht auch in Realität so, ich weiß es nicht, also dass sie sozusagen so ein Menstruationsprodukt und also, oh ja, so ganz so, peinlich berührt so in die peinlich Drogerie berührt gehen müssen. Und so und als wäre das so was irgendwie, ich weiß nicht, schon eklig ist, wenn es noch in der Verpackung ist oder halt zumindest so da ansteckend. Ja, ich weiß nicht, es wird irgendwie so wie so ein totales Tabu, ja. Ja, aber ich glaube, da merkst du halt auch, wie, also das ist ja auch historisch durchaus bedingt, dass Menstruationsblut ganz lange, auch in einigen Religionen ist es ja immer noch so, dass das so als unrein gilt. Also und wo ja klar ist zum Beispiel, das ist eben, außer dass da mehr Schleim dran ist, ist das halt auch nur Blut, so. Und dass dann eben Frauen auch als unrein behandelt werden und so. Ich glaube, das ist einfach noch dieses, was da so kulturell hängen geblieben ist von diesem Schamgefühl, auch Frauen dann irgendwie 7 Tage quasi aus den Augen, ja, genau, ja. Sowas. Aber also das ist ja schon auch immer noch auf diese Art und Weise dann vorhanden, glaube ich. Ich kann ergänzen, das war nicht immer so, aber ich hoffe, wir kommen gleich nochmal zu den Apps zurück. Das ja, wir so. Wissen. Aber so. Wir sind kurz abgebogen, ja. Zu Geschichte und Cis-Männern und Menstruation. Mhm. Ich war mal in einem Vortrag von Barbara Duden, die ja Körperhistorikerin ist und das ist jetzt auch ein paar Jahre her, also wortwörtlich wiedergeben kann ich es nicht, aber die hat halt erzählt, wie in der Barockzeit mit Menstruation umgegangen wurde und dass Menstruation da gesehen wurde als etwas Positives beziehungsweise begehrenswert, das heißt jetzt nicht im Sinne also sexuell begehrenswert, aber sozusagen irgendwas, was gut ist für die Gesundheit, so wie um endlich mal das ganze Zeug rauszukriegen. Detox. Und, ja, genau. Ach, und krass. Dass es eben Cis-Männer gab, die sich haben Aderlässe machen lassen, weil sie nicht menstruieren konnten. Okay, ja. Gut, Aderlass war ja zu der Zeit generell. War eh in, ich ja, weiß, das, aber ja. Das ist, diese Vorstellung ist immer noch so, krass, ja. Ja, also das ist ja klar, das ist eh so kulturell im Wandel, aber ich glaube so, dass das heute eben immer noch nicht so 100% so ein Thema ist, worüber offen geredet wird, hängt schon auch noch damit zusammen. Aber ja, wir wollten zu den Apps kommen. Also ich benutze ja, aber wahrscheinlich ihr vielleicht auch, Clue ganz, ganz gerne, eben weil es nicht so alles pink und niedlich. Es ist relativ schlicht gestaltet. Genau. Und ja, schlicht gestaltet, also so vom Design her, aber trotzdem auch viele Sachen, die du halt angeben kannst. Also das ist ja auch ganz spannend gewesen. Mittlerweile ist es so viel. Genau. Also musst du ja nicht alles machen, aber so dieses Tracking ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Wobei das ja in erster Linie auch für Leute dienen soll, die eben ja überhaupt auch schwanger werden wollen. Ne? Also dass das ja oder nicht. Oder über natürliche Verhütung sozusagen, meinst du? Oder? Ja gut, ich denke, man kann es begleitend benutzen. Ja. Ich meine, wir wollen jetzt nicht in das Thema Verhütung noch einsteigen, weil das würde den Rahmen sprengen. Ja. Aber halt zumindest, dass man sozusagen relativ gut damit ja dann sehen kann, wann ist Eisprung. Und wenn man halt erstmal eine Weile da sozusagen eingegeben hat, dann ist das ja auch wirklich relativ genau zu benennen, wann sozusagen der nächste Zeitpunkt ist und so. Ich finde das super, weil ich jetzt echt... Es ist wirklich, ich habe da über die letzten Jahre, und ich finde es erschreckend, dass ich irgendwie über 30 werden musste, um mich mal richtig damit auseinanderzusetzen und sozusagen Dinge über meinen Körper zu lernen, weil das ja auch für mich erst was gebracht hat, als ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen eigentlich. Und jetzt fließt alles natürlich und dann erst mit dieser App habe ich sozusagen, sehe ich jetzt irgendwie so Muster und erkenne irgendwie. Ja, ist bei mir genauso. Also eben auch wirklich viel mehr ein Gespür dafür zu haben, wenn so bestimmte Sachen anklingen, dass du schon so weißt, ich guck jetzt mal bei Clue, wo mein Zyklus ist und dann weiß ich Bescheid. Vor allem die PMS-Warnung fand ich sehr, sehr nützlich. Weil so rechtzeitig angezeigt zu bekommen, dass man irgendwie gerade nicht in eine depressive Verstimmung rutscht, sondern es ist nur PMS, es geht in 2 Tagen wieder vorbei, dann ist alles wieder gut, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen um meinen Gesundheitszustand. Das hat mich sehr entspannt. Ja, das hilft mir da auch. Also PMS ist ja so ein Thema, für die, die jetzt nicht im Bilde sind, das prämenstruelle Syndrom. Das heißt, der Zeitpunkt, wenn manche, nicht alle Frauen oder menstruierenden Menschen eben durch die Hormonumstellung in sozusagen Stimmungsschwankungen haben, die teilweise sich wirklich sehr depressiv anfühlen. Ich bin immer vorsichtig mit, es umfasst sehr viel. Man kann sehr gereizt werden, man kann aber auch sehr... kann übel werden und Kreislauf... Es kann sich körperlich auswirken, aber halt auch sehr viel irgendwie seelisch. Und ich werde hyperaktiv. Also bei mir ist es schwankt wirklich zwischen diesem Klischee von, dass ich wirklich, dass mich viele Dinge sehr, sehr, dass ich sehr reizbar bin, mich das auf die Palme bringt, aber auch, dass ich wirklich einfach sehr, sehr traurig bin, super sensibel und teilweise auch so, dass ich irgendwie denke, ich kann nicht aufstehen, weil ich nicht kann, weil ich keinen Antrieb habe, weil ich einfach nicht will und das klingt dann so, das ist das Schlimme, dass man selber dann vor sich anfängt, dass irgendwie so, du bist so empfindlich und also, dass man anfängt, sich selber so ein bisschen klein zu machen und ich auch sozusagen auch mit der Hilfe eben von dieser App und weil man dann irgendwie halt die Regelmäßigkeit noch besser erkennt, sozusagen, ich einfach mehr akzeptiert habe, dass es mir damit einfach so und so geht und dass das okay ist. Und dass das bei mir eben normal ist und das ist nicht toll und vielleicht sollte ich mich mal mehr damit auseinandersetzen, was ich noch dagegen tun könnte, weil man kann Dinge dagegen tun, aber dann ist es irgendwie doch wieder so, die 3 Tage schaffst du jetzt auch und dann ist es wieder, mir geht's wieder gut. Und es ist ja wirklich so, dass ich ja schon Beschreibungen gehört habe, wie ja man hat das Gefühl, als wäre man für 3 Tage irgendwie von einem Alien oder einem Dämon besessen, weil man sich auf einmal nicht mehr wiedererkennt. Auf der anderen Seite gibt es auch Frauen, die das gar nicht so schlimm haben Und das macht es natürlich dann auch schwerer, das so zu. Genau, es gibt am Ende wieder keine also Universalerfahrung. Natürlich ja. nicht. Ja. Aber was also richtig glaub, schlimm ist, ist, wenn sozusagen das als Vorwurf verwandt wird, wie du hast wahrscheinlich PMS oder so dieses Ding. Also ich meine, selbst wenn man es gar, also selbst wenn man es wobei die meisten ja nicht mal das sagen, sondern eher du hast ja deine Tage. Ja, wo, was halt auch wieder so, nein, ihr habt nur keine Ahnung. Das ist sozusagen, wenn ich meine Tage habe, habe ich vielleicht nochmal ein paar Krämpfe und mir geht's körperlich nicht so gut. Aber grundsätzlich ist dann das Schlimmste überstanden. Ich bin mal froh, wenn es losgeht, weil dann endlich die Stimmung wieder besser wird. Mhm. Weil nämlich for the record der reizbare oder irgendwie unausgeglichene Teil ist vorher. Ja, bevor es losgeht. Jedenfalls bei mir. Ja, also auch individuell. In der Regel. Ja, aber ich fand das interessant, weil es ging auch neulich so ein Artikel rum von so einer, ich glaube, britischen Firma, die jetzt so eine Policy eingeführt hat für ihre, in dem Fall dann weiblichen Angestellten, dass die eben ja halt Krankentage nehmen können, wenn die halt einfach krasse Menstruationsbeschwerden haben und dass das dann auch wie reguläre Krankentage behandelt wird und dass das aber auch ja einfach dann auch okay ist, wenn das zum Beispiel jeden Monat notwendig ist. Und ich fand die Diskussion, die sich dazu, gab es dann eben ein paar Artikel dazu, die sich dazu entsponnen hat, ganz interessant, weil das durchaus gezeigt hat, wie schwer das ist, so einerseits denkst du so, ja, das ist doch nett, dass es doch entgegenkommt und andererseits hast du ja trotzdem immer noch dieses Stigma bezüglich Periode und dass gerade Frauen ja eben eigentlich auch immer noch versuchen, genau dieses sexistische Klischee von, die hat ihre Tage, die ist nicht mehr zurechnungsfähig, überhaupt loszuwerden. Also dieses, was ja auch eigentlich misogyn ist. Das ist auch was, was mich echt so ärgert, dass ich dann das Gefühl habe, ich will gar nicht so sehr über PMS oder sowas reden, weil ich gleichzeitig immer noch ein Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte bin. Ich kann immer noch Entscheidungen treffen und wenn ich wütend werde, dann gibt es dafür einen Grund. Ich werde vielleicht nur ein bisschen mehr wütend. Schneller oder mehr, genau. Ja, aber deswegen, ja. Und wenn ich mich dann über Kleinigkeiten aufrege, wie das Wetter ist schlecht oder ich kann mich nicht entscheiden, was ich anziehen soll, dann weiß ich auch, dass das Quatsch ist. Ich ziehe mich trotzdem an und versuche mich und meine Umwelt damit nicht irgendwie verrückt zu machen. Aber ich gehe trotzdem zur Arbeit und I don't know. Das ist so ein zweigeisiges Ding. Ich finde, ich finde aber grundsätzlich, also es gab ja auch, ist vor kurzem ein Artikel irgendwie rumgegangen, dass jetzt erst anerkannt wird, wie schlimm sozusagen Periodenbeschwerden, also dann tatsächlich die körperlichen Schmerzen und so, wie schlimm die sich für manche anfühlen können. Mhm. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, dass das sozusagen total ernst genommen werden muss. Also da in dem Artikel hieß es, irgendwie kann sich so schlimm anfühlen wie ein Herzinfarkt. Ja. Also von dem Schmerzlevel und es gibt ja auch noch verschiedene sozusagen Beschwerden, oder ja auch Krankheiten. Mhm. Ich kenne mich da nicht so super mit aus. Wäre auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, zum Beispiel Endometriose, wo man sehr starke Beschwerden während der Periode hat. Mhm. Und deswegen finde ich es grundsätzlich gut, wenn das Thema, übrigens, für manche Frauen ist das einmal im Monat ein echtes Problem. Mhm. Ich sage da und Frauen, es tut mir leid, ich will eigentlich Menstruierende sagen, weil so ist es nun mal. Dass das so zumindest schon mal aufkommt, dass man darüber mal reden muss. Und dann kann man ja immer noch sagen, Frauen sollten dann so ehrlich sein, zu sagen, oh, für mich ist nicht so schlimm. Oder ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und das ist auch von ärztlicher Seite ernst genommen wird und nicht so abgetan mit, naja, es tut halt weh in der Menstruation, damit muss man halt klarkommen, so ist es, sondern wenn Frauen oder andere Menschen mit Uterus, die menstruieren, Schmerzen haben, dass das nicht als deren Schicksal angesehen wird, sondern dass man was gegen Schmerzen macht. Ja, ich glaube, also gerade auch der Artikel, den du meinst, da ging es ja auch vor allem darum, so wir wissen jetzt mittlerweile, dass das so krass sein kann, aber da passiert eben auch keine Forschung so oder ja, das ist halt nicht. Das ist auch das Problem bei der Endometriose. Ja. Also da gab es auch einen Artikel, werden wir auch verlinken, wo halt viele Betroffene berichtet haben, dass niemand sie ernst genommen hat und niemand gedacht hat, dass man solche Schmerzen haben kann zu dem Zeitpunkt. Und das ist ja ein generelles Problem. Da gab es auch im letzten Jahr einen sehr guten Artikel über eine Frau, das war jetzt nichts, was mit der Periode zusammenhing, sondern die, ich weiß es nicht mehr. Doch, es war sogar was mit ihrem ein abgeknickter Eierstock und das war irgendwie ganz schlimm. Und das hat aber auch niemand erkannt. Und es hat niemand sie ernst genommen, weil es oft, also es da auch Forschung zu gibt, dass sozusagen, wenn man so diese Schmerzlevel hat und angeben soll, so von 1 bis 10, wie stark es ist, dann so die Frau sagt, es ist irgendwie 8 und dann sagt der Arzt, na, ich schreibe mal eine 4 auf. Hm. Also so in der Richtung, dass dann als weiblich gelesene Menschen sozusagen da eher nicht so ernst genommen werden, weil so getan wird, als wären sie einfach super empfindlich und als würden sie übertreiben oder so. Ja. Ja, also tatsächlich wieder der Sexismus im ganzen Gesundheitssystem dann, der sich darüber auch wieder zeigt. Ja. Und aber wo wir jetzt eh schon quasi bei der Gesundheitsversorgung sind, da ist ja eben dann auch ein Thema. Und also ich meine, wir haben es jetzt versucht, so ein bisschen mit reinzunehmen, aber ich würde es jetzt gerne noch sozusagen noch mal kurz mit ansprechen, weil ich da nämlich auch einen spannenden Artikel gelesen habe, den ich auch noch mal verlinken dann, wie eben in dieser ganzen Debatte um Menstruation, was passiert da, was bedeutet das für uns und so weiter, eben auch gerade es wieder sehr stark um Cis-Frauen geht. Oh ja, ja. Und eben gerade ja Menschen, die sich eben gender non-conforming, sagt man ja auch, identifizieren oder eben Transmänner, die dann eben auch menstruieren können, eben nicht Teil dieser Debatte sind, weil die ja nochmal andere Probleme haben, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass die Menstruation dazu führt, dass du dich dann eben nicht, dass es dann zu dieser Dysphorie kommt, also dieses Unwohlfühlen mit dem eigenen Körper, weil das einfach nicht zu der Geschlechtsidentität passt, mit der du dich eben identifizierst. Mhm. Oder eben auch, dass du das zwar gut findest oder dass du damit okay bist, was bei der Menstruation passiert, aber dadurch, dass du eben als nicht als typisch weiblich in Anführungszeichen gelesen wirst von außen, dann wiederum das Problem hast bei der Gesundheitsversorgung, ne? Dann ist dann eben, wenn es dann darum geht, zum Gyn zu gehen. Oder so ganz banale Dinge, wie wir schon meinten, dass die Produkte alle so krass gegendert sind. Ja, und das sowieso, das stimmt. Was auch viele sozusagen Cis-Frauen dann nervt, weil sie keinen Bock auf Blümchen und Herzchen haben. Aber das ist ja sozusagen dann demgegenüber ein jetzt banaleres Problem, aber ja, auch das, dass eben es nicht so viel einfach, ja, warum das nicht einfach so ein ganz neutrales Produkt sein kann. Ja. Dazu ist ja auch nochmal ganz interessant, dass es schon in vielen Ländern Debatten und Proteste darum gibt, dass wie Tampons besteuert werden oder Menstruationsprodukte besteuert werden, halt, dass sie häufig genauso besteuert werden wie Luxusartikel. Also auch sozusagen als so Pink Tax bekannt jetzt mittlerweile. Ja. Ah, Pink Tax. Also ja. Und da ja in vielen Ländern mittlerweile, also in manchen ist schon was passiert, und dass sie jetzt geringer besteuert werden oder gar nicht mehr. Und also in Deutschland zum Beispiel ist auf Hygieneprodukte noch die vollen 19%, wenn ich jetzt auf dem richtigen Stand bin. Und zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit Toilettenpapier, das wird mit 7% besteuert. Also wo man auch so denkt, warum sollte man Menstruationsprodukte anders besteuern als Toilettenpapier? Ja, naja, oder bis hin zu der Forderung zu gehen, das kann ja auch kostenlos abgegeben werden. Ja, zumal das ja auch immer nochmal so ein Thema ist, dass das einfach eigentlich was sein sollte, wozu wirklich jeder Zugang hat. Jeder. Ja. Das ist ein großer Themenkomplex. Also, definitiv. Ja, wer weiß, vielleicht machen wir da tatsächlich nochmal was Ausführlicheres draus, wo wir uns nochmal mit speziellen Punkten nochmal näher auseinandersetzen. Da würde uns natürlich dann aber auch euer Feedback erstmal interessieren. Ja, absolut. Oh ja. ob es mehr Schleim, weniger Schleim oder so, keine Ahnung. Das Wort Schleim ist jetzt relativ aufgefallen heute. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, auch gerade mit den Ausführungen von Nicole nochmal. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass ich mich an eine Menstasse trauen würde, aber das war. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass auch wenn es schlimm war, ich kann bestätigen von der schlimmen Seite, dass es besser sein kann. Okay, okay. Außer, wie gesagt, ich glaube, man kann im Internet sehr, sehr viele Erfahrungsberichte auch von Menschen finden, bei denen es relativ schnell geklappt hat. Und viele Anleitungen. Ich glaube, wichtig ist erstmal eben sichtbar zu machen, dass es noch mehr Alternativen gibt als jetzt Tampons und Binden zum Beispiel. So. Und ja, wie wir eben an der Unterwäsche sehen können, entwickelt sich da endlich auch mal mehr weiter. Ich fand das so schön, die eine, die da glaube ich CEO ist, hat auch irgendwo gesagt, so, naja, weißt du was, wir kriegen irgendwie jede Woche ein neues Telefon um die Ohren gehauen, aber im Bereich Menstruationshygiene soll uns irgendwie nichts Neues einfallen. Das kann doch nicht sein. Ja, das fand ich schon mal die richtige, die Einstellung fand ich sehr gut. Das, was mir noch einfällt, es gibt nämlich noch eine Variante, die ist noch weniger bekannt. Es gibt nämlich auch noch das sogenannte freie Menstruieren. Stimmt, da hat man ohne zusätzliche Hilfsmittel, weil ja die Menstruation nicht einfach so konstant rausfließt, sondern immer mal wieder so ein bisschen. Ja. Und je nachdem, wie geübt man mit dem Scheidenmuskel ist, kann man das halt auch sehr gut kontrollieren, wann es rauskommt und wann nicht, und dann sozusagen auf die Toilette gehen, um es abzulassen, was aber auch Übungssache. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie stark man es hat und wie sehr man da irgendwie ein Gefühl für entwickeln kann. Also ich denke mal, ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen und gut hinkriegen, weil wir hatten schon mal einen Artikel zum Thema Menstruieren auf kleine 3 auch. Mhm. Der wird auch immer noch geklickt. Ja, stimmt, den können wir auch nochmal verlinken. Ja. Und da gab es damals nämlich auch einen Hinweis auf das Thema freies Menstruieren. Ja. Da stelle ich mir die YouTube-Tutorials gerade zusammen. Es sollte zu allem YouTube-Tutorials geben. Ich meine, hallo, ich gehe davon aus. Es gibt YouTube-Tutorials, nicht Tutorials, es gibt aber doch diese Pickel-Ausdrück-Videos und solche Geschichten. Oh Gott, okay, ich glaube, jetzt haben wir das TMI-Level auf jeden Fall erreicht. Ich sage nur, was es im Internet gibt. Aber ja, das. Ja. Ja. Ja. Glaubst du, der Podcast ist jetzt über den Hai? Nein. Das glaube ich nicht, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eigentlich alle Sachen untergebracht. Wir sind körperlich genug geworden, ja. Ja. Ja, wie gesagt, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, was euch gefehlt hat, was ihr, falls wir dann mal eine Fortsetzung machen sollten, dann dabei haben wollt. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, oder? Beim nächsten Mal mit einem weniger blutigen Thema. Vermutlich. Wir wissen es noch nicht. Lasst euch überraschen. Genau. Ja, dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.